Laut dem Bericht der südkoreanischen Zeitung Media Onul bemüht sich das südkoreanische Regime um die Verhinderung des Kampfes gegen die Saatstationierung, der in Südkorea immer härter entfaltet wird. In jüngster Zeit veröffentlichte das Provinzpolizeiamt vom Bezirk Nordgyeongsang einen Bericht über die Übung zur Unterdrückung der Kundgebungen und Demonstrationen gegen die Saatstationierung in Songju und Gimcheon. Darin wurde auch betont, dass man sich in der Anwendung der Geräte zur Unterdrückung der Teilnehmer der Kundgebungen und Demonstrationen geübt habe.